Hey der Wanderer, willkommen zur 49. Episode des Greifenklau Podcasts, der einzige Podcast, auf den noch Grind stolz wäre. Heute mit Christophorus und Greifenklaue. Oh. Sehr schade. Das müssen wir jetzt mit dem ganzen Kasten wiederholen. Ist ja Nummer 49, nicht Nummer 50. Ja, eigentlich wollten wir auch heute die Nummer 50 aufnehmen, aber dank Uni-Lernen, Uni-Stress und Krankheit haben sich nur 2 von 4 versammelt. Ja. Insofern ändern sich gerade die Pläne für Nummer 50 auch nochmal, aber ihr werdet das sicherlich beim nächsten Mal hören. Gut, ja, heute haben wir einen bunten Strauß an Themen. Und ich denke mal, wir fangen mit dem Earthstone Kickstarter an, zumal der schon quasi durch ist. Und ja, wenn ich das also sehe, quasi. Ja, da gibt es jetzt also Earthstone in verschiedenen Varianten, das Spielerhandbuch. Ich habe mir tatsächlich die limitierte Version geleistet für 70 Euro. Ich persönlich finde diese Schlangenhaut-Optik von außen extremst schick. Dein Fall war das nicht so? Nee. Also, passt jetzt für mich so, weiß ich nicht. Fällt mir jetzt nicht so auf im Regal irgendwie. Ja. Ich das also sehe. Erstaunlich ist tatsächlich innen alles schwarz-weiß. Das war man von der Edition davor tatsächlich nur anders gewohnt. Die Karte in Farbe ist vorne und hinten drin, wobei das ist genau, glaube ich, die original alte Earthstone-Karte. Ja. Also ich bin mal sehr gespannt drauf. Kritisiert wurde unter anderem, dass das Spielerhandbuch allein für sich nicht spielbar ist. Man braucht noch das normale, also das Spielleiterhandbuch wird es wohl heißen. Gut, aber ich muss ehrlich sagen, das war so ein Spontankauf für mich. Oder anders gesagt, ich habe die Optik gesehen, ich habe gelesen, noch 100 Stück und 84 schon ausgekauft. Das ist quasi so wie im Telemarketing-Fernsehen, wenn da unten der Zähler mitläuft, genau. Dann kriegt man große Augen. Ja, also Earthstone habe ich früher sehr gerne gespielt. Ich finde auch das Würfelsystem von damals fand ich ganz cool mit dem, dass das immer um einen Würfelgrad aufgewertet wird. Was weiß ich, dann war Stufe 5, also ich habe es nicht mehr im Kopf, was genau war, aber irgendeine Stufe waren zum Beispiel ein W6 und ein W8 und nächstes Mal wurde ein W6 ja, genau. Und ein W10 draus und so weiter. Ja, die ganze Welt war einfach mal total geil. Ja, die hat auch viel Spaß gemacht, genau. Ist ja quasi auch mal zwergisch dominiert statt Menschen dominiert. Ja. Also eigentlich müsste Florian auch seine Freude dran haben. Ja, vielleicht nicht dreckig genug. Wir haben Luftschiffpiraten, wir haben Obsidianer, wir haben Feentrolle, wir haben Schlangenmenschen, die auf Flüssen kreuzen. Wir haben Blutelfen. Genau, die Dornenelfen, um genau zu sein, die sich vor den Dämonen... Oh, jetzt hab ich den World of Warcraftler raushängen lassen. Ja, die sich quasi von den Dämonen schützen, indem sie sich ständig selber Schmerzen zufügen, genau. Dass ihren Knochen wachsen Dornen, die Haut durchpieken. Allein deshalb, also allein aus diesem Grund habe ich mir damals die ganzen Bücher gekauft, die Romanreihen. Ja. Die erst ziemlich durchwachsen angefangen hat, aber sich dann echt steigerte. Ja, viele sehen das ehrlich gesagt umgekehrt, nämlich die ersten 3 Bände empfinden viele als essentiell, weil sie ja so eine Einstiegstrilogie, die die ganze Welt vorstellt. Genau, richtig. Ja, also fand ich jetzt auch, ich meine, das ist auch 95 war das, glaube ich, oder 96. Ja, gekauft, aber ich schon ein paar Jahre her. Habt ihr auch sehr gern gelesen, das stimmt. Ja, man sollte nochmal sagen, das ist so eine Art postapokalyptisches Fantasy-Setting. Naja, das Postapokalypse sollte man nicht zu sehr übertreiben, aber im Prinzip ist das irgendwann das war es eine normale Fantasy-Welt, das Magieniveau ist immer weiter gestiegen und irgendwann gab es einen kritischen Bereich, der dazu geführt hat, dass sozusagen Dämonen zu der Welt durchstoßen konnten und Wissenschaftler haben berechnet, sozusagen, wie lange das dauern wird und wie lange bis das Magieniveau wieder so weit abgeflacht ist und haben sich so lange in Chaos oder Chaos versteckt. Also unterirdische Ansiedlung. Genau, und das ist sozusagen die Erklärung für Dungeons, warum auf dieser Welt Dungeons vorhanden sind. Ja. Und ja, auch heute sind noch diese KRs, manche sind verschüttet worden oder in manchen leben noch Bewohner, die noch nichts davon mitbekommen haben, dass man wieder raus könnte, dass die Dämonen verschwunden sind. Andere wurden natürlich auch von Dämonen geknackt und da leiden vielleicht die Bewohner immer noch, wenn sie noch nicht schon lange tot sind. Genau. Also gibt es sehr viele Variationen. Diese Dornenelfen, die sich haben nicht nehmen lassen, an der Oberfläche zu bleiben und dann die sich diesem Ritual unterzogen haben, dass aus ihrem Körper dann Dornen, ewig blutende Dornen wachsen. Richtig. Dass, wenn sie dann von Dämonen gefressen werden sollten, sind die Dämonen gleich mit in den Tod reißen. Und dieses Königreich der Elfen, das gibt es ja halt immer noch. Aber die haben alle halt eine Klatsche, weil die halt durch das jahrhundertelange Martyrium, durch diese Dornen. Naja, also sind nicht unbedingt die guten Elfen, die man so aus den gängigen Fantasy-Rollenspielen Büchern kennt. Das stimmt. Wobei es gibt ja durchaus auch verschiedene Welten, wo Elfen die Fiesen sind. Ja, das sagt ja die gängigen. Ja. Evo-Fantasy wolltest du quasi genau sagen. Ja, es gibt drei, beziehungsweise theoretisch sogar vier Versionen, in denen man das erwerben kann, nämlich für 70 Euro, also die limitierte Version, die es wahrscheinlich jetzt nicht mehr gibt. Die ist auch inklusive PDF, sollte man nochmal sagen. Dann für 40 Euro gibt es die normale Version und für 20 Euro gibt es eine Low-Budget-Version. Ich meine, die enthält dann keinerlei Grafiken. Ja, dann müsste es natürlich noch das PDF geben, aber wie teuer das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, außerdem gleichzeitig erschienen ist das Einstiegsabenteuer für wenig schlagbare 8 Euro. Auch übrigens mit Kurzregeln, Kurzzusammenfassung der Regeln. Ich habe das Abenteuer selber noch nicht gelesen, ich habe nur Rezis zugelesen. Einige kritisieren, dass es halt quasi schlecht einführt in die Welt, beziehungsweise dass es ein altes Abenteuer ist, das einfach nur für das neue Ostsee-System benutzt wurde. Ja, auf der anderen Seite, ja, ist halt immer die Frage, was fordert man von einem Einstiegsabenteuer, dass man die ganze Welt sieht? Das kann ja quasi ein Einstiegsabenteuer selten leisten. Ja. Man kann immer nur einige wenige Besonderheiten der Welt zeigen und so, wenn es von Kehr Tadim heißt, ein Kehr ist ja vielleicht nicht das Besondere an Fantasy-System, aber schon eine Besonderheit von Earthstone, diese Ingame-Erklärung von Dungeons. Versucht das konsistenter zu halten. Und für mich sind Einstiegsabenteuer häufig eher wichtig, um quasi Regelmechanismen abzuhandeln. Ja. Also, dass man mal einen Kampf hat, eine soziale Situation und so weiter. Dass man alles so sieht, wie das funktioniert und halt weitere Regelbesonderheiten. Genau. Also bei Dungeons wären es die Slayer-Punkte, bei Dragon Age wären das die Stunts und so weiter. Ja, so weiter. Anleckern. Und im besten Fall ist dann so ein Abenteuer in einer höchsten zwei Spielrunden abgefrühstückt. Und dass das nicht alles abbilden kann, gerade weil die Welt ja wirklich extrem vielfältig ist. Ja, na gut, aber gut, man hat ja halt typische Sachen wie, wir hatten ja schon gesagt, Schlangenmenschen, Obsidianer, Feenwesen, Dämonen, Blutelfen, dass man halt davon ein paar zeigen könnte oder Luftschiffe. Naja gut, ich habe es wie gesagt selbst nicht gelesen, insofern will ich das auch nicht beurteilen. 8 Euro sind jedenfalls recht unschlagbar. Sollte nochmal auf den Spieltisch kommen, denke ich. Ja, also ich habe da ganz verklärte Erinnerungen an Earthstone, also von daher bin ich sogar bereit, da nochmal in die Spielrunde zu investieren. Einfach nochmal. Sie haben gewonnen, das Earthstone einzig nach dem Hörer mitzunehmen. Ja, für dich gibt es ja auch eine Earthstone-Regelversion, nämlich die für 20 Euro dann. Ja, genau. Kannst du quasi auch liegen lassen, wo willst du, ist einfach schnell eine neue. Ja. So, okay. Das war soweit zu Earthstone. Dann haben wir noch einige weitere Kickstarter auf der Liste. Unter anderem Symbarom. Ja. Symbarom. Naja, wie man das auch immer aussprechen wird. Symbarom wird wahrscheinlich ausgesprochen. Symbarom. Ja, das klingt gut. So, also phonetisch gar nicht schlecht. Auf jeden Fall auf Deutsch gekommen von Prometheus. Genau, ist noch nicht angekündigt, dass ein Kickstarter ist, aber das Original war ja ein Kickstarter und bei Prometheus würde ich jetzt auch damit rechnen, dass es ein Kickstarter wird. Ja, Prometheus hat ja vorher ihre Kickstarter über die Firmenwebsite gemacht, das fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Kam öfter allerdings zu längeren Verzögerungen. Mhm. Aktuell macht man ja gerade Dresden Files. Das ist noch der andere Kickstarter, der auf unserer Liste steht. Da hat man aber zum einen Feder und Schwert als Übersetzer mit im Boot, die ja auch ihre eigene Buchreihe machen. Und außerdem haben sie bei den Comics von Panini auch mitgeholfen. Hast du schon Kontakten zu Dresden Files? Oder? Ich habe nicht immer nur schwärmen hören. Nicht also von den Romanen. Ja, jo, gut. Also schwärmen wird jetzt übertrieben. Die Romane sind schon gute Urban Fantasy. Gibt auch eine Fernsehserie dazu, die ich nicht kenne. Ja. Also die Romane waren auf jeden Fall okay. Wobei ich habe bei Roman 7 angefangen. Ich glaube, da hatte Feder und Schwert das dann irgendwie übernommen oder so. Ja, ich habe keine Ahnung, warum ich bei Nummer 7 angefangen habe, aber irgendwie habe ich das dann mal als Rätselmaterial gekriegt und dann so zwei oder drei oder vier Bände gelesen. Ja. Ja, so rollspielerischen Kontakt hatte ich da noch nicht. Ne? Ja, genau. Der Kickstart, ja, wie gesagt, also zum einen Feder und Schwert im Boot mit. Und zum anderen halt auch relativ viel Zeit mit Sommer nächsten Jahres. Man hat da so ein Jahr Vorlauf. Das war bei den anderen Projekten ja häufig knapper geplant. Ja, die ersten Kickstarts haben jetzt abgeschlossen mit Hellfrost. Da fehlen jetzt nur noch die Bennies, die ja wohl schon einmal gekommen sind. Dann war die Qualität wohl nicht in Ordnung, aber wie dem auch sei, der dürfte jetzt demnächst durch sein und... Ja, aber sie sind jetzt halt auf Kickstart gewechselt, also Kickstarter. Und da steht zwar, dass auch eine Bankverbindung reicht, weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Eine gute Frage. Also ich weiß nur, dass... Soweit ich weiß, ist das ist ja eine rein englische Plattform. Oder englisch-amerikanisch, ja. Von daher weiß ich nicht, ob das nur nicht nur Kreditkarte geht. Ja, sie haben ja jetzt, sie bieten das ja neuerdings auf Deutsch an. Das ist ja jetzt nicht umsonst, dass die ganzen Deutschen da auch mit aufbringen. Also sie haben ja schon eine Sprachportierung gemacht. Ja, aber irgendwie, ich habe jetzt schon mehrmals versucht, mir mal ein Passwort zuschicken zu lassen. Das hat irgendwie nicht geklappt, da verzweifle ich dran. Ja, gut. Vielleicht musst du dich neu anmelden für die Deutsche. Ja, vielleicht muss ich das, aber ich finde, wenn man ein Passwort anfordert mit einer E-Mail-Adresse, die da dort schon bekannt ist, dann können sie sagen, nee, kennen wir doch nicht die E-Mail-Adresse. Fordere. Also ist ja auch egal. Mir ist das zu hoch. Ja, und ich glaube, Florian hat mit Kreditkarte bezahlt, meine ich, sein Zwerge-Ding, aber es kann ja auch sein, dass das da nicht freigeschaltet war. Und dass das dann wieder freigeschaltet ist. Ja, also Dresden Files, da haben wir quasi für 20 Euro bekommt man die PDFs, inklusive wohl auch eines Fansets, was zurzeit eine Tasse und drei Lesezeichen umfasst, wofür man wiederum 8 Euro Porto bezahlt, also 28 Euro für zwei PDFs plus Fanstuff. Mit 80 Euro geht es dann weiter. Das sind dann die beiden zwei Bücher im normalen ja, Hardcover. Ich glaube, es ist Hardcover. Und dann gibt es auch noch eine limitierte Version für knapp doppelt so viel, meine ich. Ja, gut, das wird aber, wie gesagt, noch ein ganzes Jahr dauern. Und es ist auf Fate-Basis. Da haben wir also vielleicht auch mal Gelegenheit, Fate auszuprobieren. Ja. Ja, Simba Rom. Das sieht ja optisch auf jeden Fall durchaus gewaltig aus. Definitiv. Davon gespannt drauf sein. Prometheus hat ja auch Übersetzer aus dem Schwedischen gesucht, aber keine gefunden. Daher übersetzen sie es jetzt aus dem Englischen. Also die Übersetzung, eine Übersetzung, wurde ja auch schon wieder vielfach kritisiert. Ja, aber ja, was soll man machen? Ne? Also ich weiß durchaus, welche Preise so unter anderem Ulysses bezahlt. Und ich denke mir mal, die anderen Verlege sind da nicht weit drüber. Da kriegst du keinen professionellen Übersetzer für. Da bist du wirklich darauf angewiesen, dass... Also, ich oder anders gesagt, ich bin mal gespannt zum Beispiel, oder was heißt gespannt, aber ich sag mal, die Dresden Files Kram, das wird sicherlich deutlich teurer sein als der normale Übersetzer anderweitig. Ja, jedenfalls wollte ich sagen, finde mal einen schwedischen Übersetzer, der gleichzeitig noch in einem Budget liegt, das dürfte nicht so einfach sein. Das mag gut stimmen. Ja, muss man gucken. Also da wird natürlich das eine oder andere vielleicht hängen bleiben. Ja, und ich bin auch sehr gespannt, ob das quasi das System auch Substanz hat oder da einfach nur schöne Bilder gezeigt werden, hatten wir ja auch genug. Ich sage mal so, dass gerade so im skandinavischen Raum, da ist ja das Englisch quasi mit Zweisprache. Also vielleicht hat man da tatsächlich beim Übersetzen von Schwedisch auf Englisch noch einiges retten können. Ja, also ich sehe da jetzt auch nicht so das Riesenproblem drin. Wollte es nur erwähnt haben. Ja, noch ein Kickstarter, nämlich Iron Gods. Eisengötter. Mhm. Ja, ein Pathfinder Abenteuerfahrt. Auch hier hat sich wohl gezeigt, also der Ausstoß auch des deutschen Pathfinder ist ja Wahnsinn. Auch wenn Paizo noch viel, viel mehr bringt. Dadurch, dass das deutsche Pathfinder ein bis zwei Bücher pro Monat im Schnitt bringt und schon weit über 100 Bänden ist und damit DSA hat es noch nicht überholt, aber im Prinzip müsste es damit die zweitgrößte Rollenspielreihe sein, von der Anzahl der Publikationen her. Also auf Deutsch natürlich. Und ja, und das jedenfalls innerhalb eines so kurzen Zeitraums, da kann man sich ja vorstellen, die Leute, die dann 2-3 Jahre mitgesammelt haben, jeden Band gekauft haben, irgendwann wird das erschöpft sein. Und gerade bei den Abenteuerfaden, da haben wir selber unsere Erfahrungen gesammelt, die ja auch mal eine Weile dauern, sie zu spielen. Ja, also da braucht man ja nicht quasi jedes halbe Jahr Nachschub. Man hat ja dann schon auf jährlich umgestellt, macht hier nur jeden zweiten mit. Aber die Verkaufszahlen sind wohl immer weiter gesunken und jetzt hat man halt beschlossen, das als Kickstarter zu realisieren. Man bekommt quasi alle 6 Bände im Original, sind jetzt 2 Hardcover, ja. A 50 Euro, also 100 Euro. Das ist gut, man hat das ja schon mit Rise of the Rune Lords mit der Jubiläumsedition so ähnlich gemacht. Okay, die ist ein bisschen dünner. Die hat dann 60 gekostet, meine ich. Ist also doch ein Stück drüber. Ja, auf der anderen Seite, wenn es ein Erfolg wird, kann man noch interessante Goals freischalten. Unter anderem auch, dass die Pathfinder-Übersetzer besser bezahlt werden. Oder wird sich über Uli freuen. Richtig. Und genau, und man, theoretisch kann man auch noch freischalten, dass es das Ganze als limitierte Version gibt. Die sieht auch nett aus, kostet allerdings 150 Euro. Da. Ui, dann sind wir. Ja. Ja, gut, also ich habe ja Vampire V20 auch nicht mitgemacht, weil ich mir gesagt habe, das, was da an Stretch Goals dabei ist, lohnt sich für mich eigentlich nicht. Mhm. Das kaufen wir lieber mal in 5 Jahren, wenn das irgendwie wieder verkauft, wenn das im normalen Handel erhältlich war. Dann wird es das sicherlich auch mal zum halben Normalpreis geben. Und ja, das. Ja, und da die limitierte, die war ja so viel teurer, das weiß ich nicht, das anderthalbfache, das Doppelte gekostet. Also, jedenfalls war das so unattraktiv für mich, da ich mir gesagt, zumal die sah erst super schick aus und dann durften sie das ja nicht machen, weil da das Einverständnis des Lizenzgebers nicht vorlag. Mhm. Naja, also kurz oben bei Pathfinder warte ich auch mal. Ich denke, die 100 Euro werde ich ausgeben. Dazu bin ich auf jeden Fall neugierig genug für Iron Gods. Das 150 werden, muss ich noch überlegen. Ja, definitiv keine Investition für mich. Ja gut, du hast jetzt aber auch, bist jetzt nicht gerade der Besitzer vieler Pathfinder-Bücher, oder? Nee, im Prinzip tatsächlich nur 3er Bücher. Grundregelwerk und? Und Rührwerk, da habe ich noch Ausbeugel Kampf und Ach ne, vier. Die Götter habe ich ja noch. Und die Expertenrecke. Ja. Mehr als ich gedacht hätte. Ja, genau. Ja, Iron Gods, also es geht ja so ein bisschen um, was man dazu braucht, auf jeden Fall einmal nach der Technologie, und es geht um Numera, das ja nicht ganz umsonst so ähnlich klingt wie Numenera. auch hier haben wir halt verrückte technische Entdeckungen, Roboter und viel fantastischen Technikkram, der da Einzug hält. Wird also nicht jedem gefallen, aber ja, gut. Gucken würde ich es mir. Ja. Ja, ich habe mich die letzten Monate auch viel mit Pathfinder beschäftigt, allerdings mit der Pathfinder Society. Ich hatte irgendwie im Januar das erste Mal mitgespielt und seitdem eigentlich relativ regelmäßig, dadurch, dass wir jetzt einen Spielleiter haben, der immer zum Ding kommt und auch zum 12 bis 12, also den beiden Rollenspieltreffen in Wolfsburg und Braunschweig. Hallo Katte. Da habe ich auch öfter mal die Chance genutzt und muss sagen, dass mir das Format schon einerseits viel Spaß macht. Man baut sich also einen Charakter nach den Society-Regeln. Das heißt, da sind manche Sachen gestrichen, wie zum Beispiel Wesenszüge, wo du Zusatzgold kriegst. Ja. Und genau, du hast halt nach jedem Abenteuer kriegst du deinen Bogen, das was Abenteuer bestanden hast. Und da stehen auch drin, genau, die Erfahrungspunkte zum Beispiel auch geändert. Man braucht halt jetzt drei Abenteuer, drei Szenarien, um eine Stufe aufzusteigen. Da steht drin, wie viele Prestigepunkte du bekommst. Und für die kannst du dir wiederum magische Gegenstände leisten. Was auch anders ist, Sachen, die man im Spiel findet, kann man denn zwar im Spiel noch benutzen, aber gibt sie hinterher quasi an die Pathfinder Society ab. Man kann im Gegenzug aber alles, was man gefunden hat, kaufen. Da kann es also passieren, dass man theoretisch ein Schwert plus 1 findet und hinterher kaufen das drei Leute. Genau, das Ganze ist aber, dass man halt immer mit völlig fremden und neuen Gruppen spielen kann. Halt, wenn irgendwo eine Pathfinder Society Veranstaltung angeboten wird, kann man seinen Charakter einpacken, seine Dokumentation dazu, und dann kann man daran teilnehmen, so der Platz noch frei ist. Mhm. Ja, in Hamburg gibt es noch so einen anderen Schwerpunkt. Wir haben auch einen Hamburger, der relativ regelmäßig rüberkommt. Ja, das ist schon ganz cool. Und ich habe auch schon, ich glaube, mit dem einen Charakter bin ich schon Stufe 3, der andere ist schon Stufe 2, also ich war schon fleißig dabei. Jawohl. Ja, was mir nicht so gefällt ist, mir ist das irgendwie nicht herausfordernd genug. Das heißt, man kriegt meistens immer so eine Liste mit Sachen, die man gefunden hat, und es ist eigentlich nur die Ausnahme, dass da mal irgendwas ausgestrichen wird oder so. Also aus meiner Sicht könnte das noch viel härter sein, da coole Sachen zu finden, und der typische Fall müsste eigentlich sein, dass da was weggestrichen wird, und nur in den seltensten Fällen sollte man alle Dinge davon freischalten können. Weil so ist das immer nur so ein bisschen, ja, macht man mit, kriegt man eh alles. Ja, okay. Ein bisschen mehr, es könnte herausfordernder sein. Ja. Klar, gab es auch schon Tote oder so, aber ja, naja, kennst mich ja. Ich brauche immer mehr Blut, mehr Risiko. Ja, damit sind wir auch schon fast beim nächsten Thema, nämlich Conan! Oh ja, ich gucke die ganze Zeit drauf hier auf das, die Hardcover. Ja, Conan ist nochmal als Hardcover erschienen. Und zwar gab es schon mal eine... Erstmal, was ist das Problem bei Conan? So kann man auch anfangen. Ja. Vielleicht hat jeder von uns, vielleicht auch nicht, aber viele haben vielleicht schon mal ein Conan-Buch zur Hand gehabt und gelesen. Ja, in der Tat. Ich habe die Softcover. Ja. Fandst du die gut oder nicht? Es war ziemlich repetitiv. Also es war eigentlich, das sind ja eigentlich alles Kurzgeschichten. Ja. Waren die alle von Howard oder? Ja, gute Frage, müsste ich jetzt gucken. Genau, das ist nämlich das Erste, was einem passieren kann, dass man in einem Buch gerät, was gar nicht von Howard ist. Risiko 2 ist, man gerät an einem Buch von Howard, aber die wurden bis in die späten 90er rein, sind das aber nicht seine Originalversion, hier steht extra drunter, Originalerzählung, ja, sondern es sind von einem ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, der hat die sozusagen editiert und oft aus seiner Sicht aufgemöbelt. Nun ist aber bei Howard eigentlich dieser kurze, prägnante Stil sein Hauptaugenmerk oder seine große Erzählkunst. Und das heißt, wenn du das künstlich verlängerst, dann ist das eigentlich genau das Falsche. Es gab dann von Heine eine Softcover-Version in 3 Bänden mit all seinen Geschichten. Ja. Und ja, ich garantiere dir dafür, dass du die nicht hast. Die ist sehr teuer. Teuer. Und ja, da habe ich tatsächlich Band 1 gekriegt, aber bin auch in Band 2 und 3 nicht mehr reingekommen. Das sind halt wirklich seine Originalerzählungen, ohne dass da jemand rein editiert hat. Genau, und das hier müsste sogar die auf derselben Übersetzung basieren, aber es sind jetzt halt alle Hardcover, jetzt also alle Howard-Geschichten von Conan in insgesamt 6 Bänden. Die Originalbände wurden also zweigeteilt. Ich meine, es basiert auf derselben wie damals die Heine-Übersetzung. Ja, da bin ich jedenfalls sehr froh drüber. Ich habe mir das jetzt alle 6 Bände mal geleistet und werde auch weiter dranbleiben, weil sie wollen nämlich ein Howard-Komplettwerk machen. Also auch Krull zum Beispiel, ja, oder Solomon Kane und so weiter. Er hat ja auch noch eine keltische Figur, Bramak. So, damit ich kann dir sagen, was ich habe. Ja. Das hat mich jetzt doch nicht locker gelassen. Ich hoffe, die Hure interessiert es. Das habe ich. Ja, das sind tatsächlich die Originalerzählungen. Das ist der erste Band. Aber da hast du nur den ersten Band und den fandst du nicht gut? Nee, den zweiten habe ich. Was? Du hast jetzt Nein, ich hab die ersten beiden. So. Die habe ich. Ja, was heißt nicht gut? So von der Erzählweise, klar, ist schon sehr, sehr, sehr flott zu lesen. Aber irgendwie haben sich die Kurzgeschichten immer fast alle wiederholt. Also Conan geht irgendwo hin, er schlägt irgendwelche Monster, holt die Alte da raus und sorgt dann fast Wein zum Fluss. Ja, vielleicht hast du vorher zu viel Alkohol konsumiert. Ja. Genau das ist in diesen Geschichten nämlich nicht der Fall. Also jedenfalls im Band 1, den ich gelesen habe. Die sind alle eigentlich sehr abwechslungsreich. Genau, dann hatte Howard natürlich auch eine Phase, wo er quasi Geld verdienen musste, weswegen er sozusagen seine Geschichten auf Kommerz getrimmt hat. Und da kommt dann halt häufig vor, oder da kommen dann halt diese barbusigen Mädchen vor, die er retten muss. Mhm. Aber in den typischen, in den guten Conan-Erzählungen kommen die nämlich genau nicht vor. Also zum Beispiel der Elfenbeinturm. Das ist ja eigentlich eine grandiose Geschichte. Also jedenfalls, ich kann den Stoff sehr empfehlen. Und genau, dein zweites Heine-Buch, das müsste schon recht teuer sein. Also kriegt man es im Prinzip, kann man die als vergriffen sehen. Und ja, ich würde bei den Hardcovern, beziehungsweise gibt es auch als Softcover zuschlagen, um die nochmal im Haus zu haben. Sollte ich mal vielleicht tun. Ja. Genau, also hier in dem Vorwort heißt es noch so schön, das muss ich jetzt eigentlich noch grad raussuchen, insofern darfst du das nächste Thema auch an sagen. Ich guck mal gerade. Wir haben ja noch das Kamingespräch mit Chimon Piecher und Feuerbell. Feuerbell. Gespielt habe ich selber ja auch noch nicht, aber soweit ich weiß, hat es dir ganz gut gefallen. Richtig. Ja, es war eine Übersetzung aus dem Polnischen, eben von Timon Piecher, der vorher einige Sachen von Deutsch auf Polnisch übersetzt hat, wie zum Beispiel Dungeon Slayers oder Nipajin. Und ja, jetzt kommt sozusagen was aus der polnischen Szene in die deutsche zurück. Ja, Feuerball, ich fand's ganz cool. Es ist ein schönes, kleines Indie-Spiel. Mit einem Wurf würfelt man seinen Charakter aus. Irgendwie das höchste Attribut bestimmt die Klasse, das niedrigste die Rasse oder umgekehrt. Ja. Man kann immer eine Alternative wählen, nämlich wenn man das nicht mag, dann konnte man entweder Abenteurer sein, beziehungsweise bei Rasse war es dann, glaube ich, Mensch. Naja, und so hatte man dann eine zufallsgenerierte, man hat das auch immer gleich in Reihe genommen, die Würfel, dann hatte man Charaktere fertig. Die Werte vom Nachbarn haben dann noch irgendwie die Hintergrundgeschichte und so weiter. Genau, und das hat schon einigen nicht gefallen. Ja, soll man nicht rumheulen. Das ist halt ich meine, es soll ja nicht der DSA 5 sein, ne? Es soll nicht DSA ersetzen, es soll nicht Pathfinder übersetzen, es soll eine lockere, schnelle Runde machen. Und das kann es auch ganz gut. Ja. Ja, wir haben damit gespielt. Es hatte tatsächlich Spaß gemacht, auch weil wir uns dann auf verrückte Ideen eingelassen haben. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie unsere Runde mit Destiny. Genau. Wir haben eine Runde Destiny Beginners gespielt mit Bandgrim, da war glaube ich noch Kultist dabei. Jedenfalls, genau, da haben sich dann alle so richtig auf das System eingelassen, ne, dass man halt einmal was Besonderes tun kann mit 5W6 und dann habe ich halt Skeletten die Köpfe an die Wand geknallt, hat man so Sachen gemacht, die man bei Pathfinder nicht so typischerweise macht. Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall ein nettes System, was vieles in einem Wurf löst und auch das Abenteuer ist dann noch, was man machen kann, kann man auch mit einem immer 6W6 Wurf auswürfeln. Ja, das ging gut von der Hand, Story war schnell erzählt. Ja. Genau, wir haben uns ein bisschen so auf das Schräge eingelassen und wir haben es absichtlich ein bisschen schräg gehalten, dadurch ist das auch ganz gut gewesen eigentlich. Mhm. Ja. Aber da gab es ja in dem Zusammenhang ein Kamingespräch mit dem Übersetzer. Richtig, darauf wollen wir nochmal hinweisen. Das kann man sich dann in Ruhe nochmal selber durchlesen. Also ich finde, da kommt da sehr sympathisch rüber, was er da so vorhat und macht. Zumal er sagte, dass er der einzige Pole in der Galaxis ist, der mit der Witcher-Geschichte, mit der Witcher-Geschichte nichts anfangen kann. Richtig. Soll es auch geben. Dem polnischen Aushängeschild. Ja, soll es auch geben. Ja, genau. Mein Conan-Zitat kann ich jetzt enttiefern. Zweifellos sind nicht alle Conan-Stories auf der gerade beschriebenen Ebene angesiedelt. Also Klammer auf, Anmerkung auf der hohen literarischen Ebene. In Zeiten finanzieller Not gelang es Howard mühelos, Conan zu seiner wichtigsten Einnahmequelle zu machen. Die meisten der routinemäßig abgespulten Conan-Stories, in denen immer wieder halbnackte Damen auftauchen, die bis dahin in der Serie völlig gefehlt hatten, sind zwischen November 1932 und März 1933 entstanden, als Howard dringend Geld brauchte. Prima, habe ich die alle gelesen. Ja. Klammer auf, die Tatsache, dass die meisten Conan-Aufgüsse ihre Inspiration in Hiching spielen, aus eben diesen Geschichten, nicht aus Red Nails oder die Königin der schwarzen Küste bezogen, wirft übrigens ein bezeichnendes Licht auf die Urteilsfähigkeit der jeweiligen Autoren. Okay. Das fand ich sehr schön, diesen Satz, um den nochmal herauszuholen. Genau, also das... Ich finde, das ist nämlich auch so ein Klischee, was ja, okay, es hat ja auch Hand und Fuß, es gibt diese Storys, ja, aber viele dieser Storys, die in den Bänden enthalten sind, auch völlig anders. Die erste Story ist halt ein alter King Conan. Und genau, wenn man jetzt, ist ja gerade im Gespräch, nochmal einen Conan nochmal neu zu machen mit Arnie. Wenn man jetzt so klug ist und quasi kein Remake macht, weil das kann irgendwie nicht klappen aus offensichtlichen Gründen. Ja, aber wenn man jetzt so ein King Conan-Ding verfilmen würde, das würde nämlich genau klappen. Ja, stimmt. Ja, also es gibt ja durchaus den mittelalten oder alten Conan, der da weise Entscheidungen trifft. Klappt das auch tatsächlich? Ich hätte damit nicht gerechnet, aber jetzt ist ja jüngst Terminator Genesis im Kino angelaufen. Wo ich schon in den Trailern die allerschlimmsten Befürchtungen hatte. Aber selbst der Einbau des alten Adi, das hat da auch interessanterweise funktioniert. Ich hätte es jetzt so nicht gedacht. Genau, du fandest trotzdem nur mittelgut. Ja, was einfach daran liegt, dass... ja, wenn du mich jetzt spoilerst, doch noch. Nee, ich versuche ja das jetzt schon so dazu wiederzugeben, dass ich das ja nicht spoilere. Also thematisch bedient sich der Film aus allen vier Teilen. Also es wird von jedem was aufgegriffen. Ja. Was aber daran liegt, dass alternative Zeitschienen und so. Ja, ich weiß gar nicht, ob du damit in Hähnchen recht hast oder ob das Absicht ist, besser gesagt, weil die Macher selber sehen sich ja als Terminator 3 und quasi als Nachfolger der Filme 1 und 2. Und also damit haben sie eigentlich schon mal für mich sehr viel Positives gesagt. Ja, also es ist also das, was da passiert, mal abgesehen von Logiklöchern, aber so thematisch macht es schon Sinn. Es ist ein Zeitreisefilm. Da, ja, eben. Da geht leider ja viel schief. Aber halt, er bringt das Franchise nicht wirklich nach vorn. Das ist halt das, was ich da so sehe. Ja, also bringt das Franchise nicht nach vorn, was... Also er erzählt es nicht weiter, entwickelt sich nicht weiter. Das hat ja Salvation damals, also der vierte Teil, versucht. Ja. Ist ja damit auch nicht gerade. Man könnte sagen, der hat dafür gesorgt, dass das Franchise fast eingestellt wurde, weil eigentlich war der ja auch als Trilogie geplant. Ja, ist richtig. Die denn nicht kam, Klammer auf, ja, und der vierte Teil war wirklich Mist. Es reicht halt nicht, coole Designs zu haben, die da irgendwo hinzustellen, durch die Wüste rumlaufen zu lassen. Ja. Oder im Fluss neben dem geheimen Versteck, was die Terminatoren nicht kennt, aber 800 Terminator-Seeschlangen drin zu haben, das macht halt auch keinen Sinn. Zugute halten muss, dass er versucht, wieder ein bisschen düsterer zu werden, so wie der erste beispielsweise. Der zweite war ja dann auch noch. Aber der dritte beispielsweise, da ging ja schon los mit coolen Sprüchen und so One-Linern und das gibt es jetzt also im Genesis genauso. Ich habe gerade einen ausführlichen Podcast über Terminator 1 gehört mit 2 Stunden Länge. Und da wurde nochmal deutlich gemacht, dass One-Liner sind eigentlich das Markenzeichen von Arnie. Ja. Und das nicht zu Unrecht, weil das kann er. Das ist richtig. Und es wurde nochmal ganz deutlich gemacht, auch dass Arnie der perfekte, quasi die perfekte Besetzung ist für das Thema Mensch-Maschine, weil er selber sozusagen damals so aussah. Und auch so redet, vermutlich. Ja, genau, dass das also wirklich wie Faust aufs Auge gepasst hat. Ja, also One-Liner, klar, es gibt natürlich immer lustige One-Liner. Es gibt aber auch One-Liner, die einfach gerade so Ivy-Back und das kommt raus. Ja. Das kommt aus Teil 2. Genau. Aber das ist ja nun halt kein lustiger One-Liner, so wie das jetzt in den Klischee-Action-Filmen so passiert. Aber das passiert halt sehr häufig in Teil 3 zum Beispiel. Wenn er spricht mit der Hand, so der Klassiker, der hat es ja auch schon in die Annalen der Filmgeschichte geschafft. Ja. Und sowas kommt in Genesis halt auch. Und das ist das, was mir nicht so gefällt. Ich hätte mir schon mal wieder einen deutlich düsteren, mal so ein bisschen bedrohlichen Terminator gewünscht. Nee, leider nicht passiert. Also bedrohlich ist Science Fiction das nächste Thema. Perfekte Überleitung, dankeschön. Ja. Es geht um Red Star, den Comic, den ich schon letztes Mal Glorian andrehen wollte. So, wir haben Red Star, genau. Wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Weil die Six Ideas ständig sozusagen ja auch Systemberichte von Red Star bringt. Das ist nämlich mal als D20-System rausgekommen. Sollte sogar eine deutsche Übersetzung erfahren als PDF von einer deutschen PDF-Publishing-Plattform, die dann aber recht schnell eingegangen ist. Hat man auch nie wieder was von gehört. Naja, jedenfalls hat er sich irgendwann mal die Mühe gemacht, weil ich ihm gesagt habe, ich komme da mit diesem Bericht nicht mit, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Hat er sich irgendwann mal die Mühe gemacht, das vorzustellen. Da hat er geschrieben, es gibt da übrigens auch deutsche Comics von. Und das war dann mal der Grund, mir die erste Reihe zu holen. Genau, das sind hier die von Image. Ja, die sind auch recht günstig zu bekommen, davon abgesehen. Es geht also quasi um eine alternative Welt mit einer alternativen, sag ich mal, Sowjetunion, der URRS. Achso, also die Sowjets haben sämtliche Kriege gewonnen, ist das jetzt nur das Russland? Die, ja. Achso, genau. Okay. Du kennst hier Skandinavien, ach, ja. Europa. Okay. Naja, wie gesagt, alternative Welt wird jetzt auch nicht so genau geklärt. Man kann schon davon ausgehen, dass es ähnliche Dimensionen hatte. Die führen jedenfalls eine Art Krieg gegen Al-Istan, also gegen einen islamischen Großstaat. Und ja, das Ganze halt in der Moderne, aber man bedient sich jetzt auch modernen Waffen. Und die modernste Waffe, ich guck mal gerade, ob hier eine drauf ist, sind eigentlich sogenannte Tigelschiffe. Das heißt, wir haben riesige fliegende Festungen, die durchaus die Dimension von, sage ich mal, Flugzeugträgern haben. Ja. Und genau, die haben da unten so ihre Tiegel und das sind quasi direkte Feuerstrahlen, die sie auf den Boden richten und damit quasi alles zerstören, was da drunter ist. Und außerdem haben sie an Bord Magier oder Magierinnen. Die sind so die kampfstärksten Einzelkräfte. Mhm. Genau. Und Invasionstruppen zum Beispiel, genau, das sind so, sieht man so stählerne Dreieckspyramiden, die zum Boden fallen und denen entschlüpfen dann die Panzer. Ah ja. Das haben sich da technisch sehr schön was einfallen lassen. Ja, aber quasi dieser Krieg führt zu einer Niederlage und das wird halt in den ersten Bänden so als Vorabgeschichte erzählt. Im Prinzip, ja, eigentlich sehr beeindruckend. Man hat hier, geht es nämlich eigentlich 10 Jahre später los, nachdem man diesen Krieg verloren hat, von einer der Magierinnen, die ihren Mann verloren hat. Also fährt, die Russen haben den Krieg verloren. Ja, fährt auf dem, fährt auf einem Friedhofsfeld, seine eigene Schwebebahn hat. Und ja, das ist ein riesiges Areal. Also allein irgendwo ist dann mal die Karte dieser Schwebebahn abgebildet. Und ja, da sind halt wirklich Millionen Menschen gestorben. Ja, das ist sozusagen die Auftaktgeschichte. Das heißt, die URRS befindet sich in Auflösung. Manche Staaten haben sich schon abgespalten. Und ja, im zweiten Band wird dann die Geschichte von Nok Gorka erzählt, einem weiteren Staat, der sich abspalten will. Es wird quasi wieder, die Magierin ist jetzt in Maya Antares, ist quasi im Kriegseinsatz zusammen mit Schwager müsste das dann sein, nämlich Urik Antares. Quasi der Bruder des ihres verstorbenen Mannes, der führt eine dieser mächtigen Tigerschiffe, die RSS Konstantinow, und mehr oder minder wird da, ja, man könnte sagen, ein Völkermord angeordnet. Nämlich mit diesen Tigerschiffen auf den Widerstand in Nogorka draufzuhalten. Auf der Seite des Widerstandes wiederum gibt es, wird versucht, eine Botschaft jemand zu bringen, und das entpuppt sich dann interessanterweise als diese Maya Antares, die auf der anderen Seite kämpft, und dadurch entsteht dann ein merkwürdiges Bündnis, sage ich mal, das dann zusammen versucht, ein Ziel zu erreichen. Ist das also jetzt tatsächlich ein russisches Comic auch? Nee, das ist, hat ein Amerikaner gezeichnet. Ja, auf jeden Fall sehr anders. Ist halt für D20 Modern geschrieben. Das Rollenspiel meine ich. Ja. Dazu passt es halt ganz hervorragend, weil auch Magie drin ist und so weiter. Also sehr, sehr interessant. Okay. Ja, werden wir, denke ich mal, die Bilder verlinken. Oder ich hatte auch so eine Kurzvorstellung des Comics geschrieben. Verlinken wir dann mal drauf. Ja. Außerdem neu. Ich habe mir was von DSA gekauft. Nämlich ein DSA Inra Kartenspiel. Das aventurische Kartenspiel. Warum? Weil du es konntest. Auch bei DSA Labs ist ja manchmal ein bisschen Langeweile. Weil es liegt aber nicht daran, dass es ein DSA Lab ist, sondern weil öfter auf Labs mal irgendwann ein bisschen die Luft raus ist. Dachte ich, Inra-Karten. Und damit kann man Boltan und Inra spielen. Das ist ja ganz lustig. Die Karten sind halt wirklich labtauglich, relativ groß geraten. Und wir haben, was mich jetzt selber überrascht hat, zwei getrennte Sachen da drin, nämlich einmal die Inra-Karten, das sind, meine ich, die Wahrsagekarten, mit denen ich halt allerlei Schnickschnack machen kann, wie Wahrsagen, und wichtiger, die Boltan-Karten, mit denen man spielen kann. Mit denen man spielen kann, das ist quasi nichts anderes als Poker, ja, mit noch mehr Optionen. Also hier wird, wie heißt denn das, Six-Stud-Poker vorgestellt. Ich habe früher mal ein bisschen mehr Poker geguckt. Da wusste ich, hätte ich das noch aus dem Kopf gewusst. Das ist auf jeden Fall das Poker, wo man selber zwei Karten offen. Seven Card Stud, so heißt das, genau. Das heißt, da sind immer vom eigenen Satz manche Karten offen und manche nicht. Und dadurch, ja, es hilft halt einem beim Einschätzen, was der Gegner haben könnte. Ja. Ist auf jeden Fall eine interessante Version. Ansonsten kann man damit im Prinzip auch ganz normales Poker spielen, denke ich. Sollte auch kein Problem sein. Bis darauf, dass man halt natürlich noch neue Sachen hat, wie zum Beispiel das Fünflinge-Game, weil man halt 6 Farben hat. Ja, okay. Ja, aber das sieht wirklich sehr handlich aus. Ja, also ich denke, das wird ganz lustig sein, die mal im DSA-Lab zu verwenden. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, und wer sich für Wahrsagen... Münzset. Es gibt auch offiziell ein Münzset, genau, das haben die Spielleiter dort oder die Orga auch schon gekauft. aber ist nicht verwendet, weil die, da ist ja, glaube ich, Kaiser Hall drauf oder Kaiser, noch ein späterer Kaiser, jedenfalls ein Kaiser, der zu dem Zeitpunkt, wo sie gespielt haben, weil wir irgendwie 18 nach Hall gespielt hatten, noch gar nicht geprägt worden ist. Jo, okay. Ja, ansonsten sind die Münzen extrem hübsch geworden und die haben die kleinen, da gibt es ja jetzt halt wirklich, früher gab es halt wirklich nur Kupfer und die ist auch unterscheiden die ja zwischen heller und Kupferlingen. Ja. Und die haben halt wirklich beide Varianten. Und ja, die Kupferlinge haben wir, meine ich, auch extra noch genommen. Ja, das war mal auch interessant. Hm. Hatte ich mir in dem Zusammenhang einen Blog, ich weiß gar nicht mehr jetzt, von wem der ist, wo es dann auch um den Durchmesser geht und das Gewicht der Münzen und wie viel Anteil von dem. Ich habe es mal irgendwo verlinkt, glaube ich. Noch. Ja, genau. Bei dem genau. DSA-Münzen war auch, ich glaube, Arcanil oder auch die andere DSA-Website sich super viel Mühe bei so einem Test gegeben. Mit ja. In welchem Buch steht es wie drin? Wie viel Gramm hat das im Original? Ja, ganz genau. Das habe ich so gedacht. Jawohl, das ist typisch DSA. Das ist dann sogar ich auch. Diese Betrachtungsweise. Ja, aber auf jeden Fall Lab taugt sind sie auf jeden Fall und auf dem Lab hatte ich auch durchaus ein Erfolgserlebnis, als ich dann mit 0 Dukaten angefangen hier unten zum Schluss konnte ich 4 abgeben. Das war gut. Und da habe ich noch nicht gepokert, also nächstes Mal ist das noch ausbaufähig. Ja, ja. Oder nächstes Mal werde ich die 4 Dukaten wieder los, je nachdem. Wir haben ja jetzt bei uns eine Blackjack-Runde ins Leben gerufen. Da konnte ich in der ersten Sitzung auch gleich die komplette Bank erstmal wegsprengen. Beim letzten Bezug bin ich all in gegangen quasi, habe alles gesetzt und habe dann auch noch tatsächlich das Doppelte da rausgekriegt. Na gut. Sehr schön. Ja. Dass man in Deutschland kein Glücksspiel um Geld machen darf, außerhalb von erwähne ich lieber nicht an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt um Pokerchips gespielt. Es war nur Spielgeld, ja. So, außerdem habe ich mir geleistet, endlich mal die All-Roll-Up-Maps. Gleich 2 Stück. Einmal eine Zombie-Mappe und einmal eine Star-Wars-Map. Informations to die for. Ja, und ich muss sagen, ich bin extrem zufrieden. In die Star Wars habe ich... Alles, was ein Rollenspieler braucht. Alles, was ein Rollenspieler braucht. Naja, fast alles. Ich habe zumindest in dem mit Klettverschluss verschlossenen Hauptfach, da sind meine Würfel drin. Das sind ja schon mittlerweile aus 4 Boxen. So habe ich die immer geordnet dabei. Im Hauptfach, also im Einsteckfach habe ich große Counter drin. Ja. Außerdem noch die Crypt-Tabelle und noch die Gummi. Ja, und im Rest, da kann man halt Stift reinpacken. Habe ich auch gemacht. So noch extra Fach für das Charakterblatt? Nein. Nee. Dass man den gut rollen kann. Das müsste man tatsächlich hier reinfalten. Ah ja. Ja, aber so habe ich für Star Wars immer alles beisammen, was ich brauche, was gar nicht so schlecht ist. Kommt es nicht in Unordnung. Ja, und die Zombie habe ich mir für künftige Zombie-Rollenspiele. Was kostet der Spaß? Schon mal geleistet. Ist gar nicht so günstig. Gibt es ab etwa 22 Euro. Hier steht jetzt. Stehen jetzt sogar tolle so Preise drauf. Da wünsche ich jetzt mal, das wird wahrscheinlich importiert, ne? Ja, ja, die kommen aus England, ja. Sind handgemacht. Ja, hier steht 33 auf The Rolling Dead, aber ich meine, es war etwas günstiger. Ja, in Deutschland kann man sie sehr gut bei Sphärenmeister bekommen. Ja, da, das ist eigentlich mal ein guter und fairer Versandtipp. Ja, das war die andere Neuanschaffung meinerseits, die man durchaus weiterempfehlen kann. Und apropos Neuanschaffung, ich habe noch eine große Box gekriegt. Zum quasi habe ich am RPG Wichteln teilgenommen oder wie man das auch immer nennen möchte. Die Idee war sozusagen, dass der hat quasi so 20 Sachen, Rollenspielsachen zusammengepackt, also das ist ein Rollenspiel zu tun hat und schickt die dann an den nächsten Blogger, der schickt die weiter und kann sich mal was rausnehmen und wieder was reintun. Genau, und die Bedingung ist sozusagen, man sagt oder schreibt nur, was man rausnimmt. Insofern verrate ich auch nur, was ich dem entnommen, was ich vorhabe, dem zu nehmen. So, jawohl. Da haben wir, das hat mich eigentlich am meisten geflasht, die Ready Ref Sheets für Dungeons & Dragons von der Judge Guild. Second Edition, revised, enlarged und in Booklet-Form für damals $3. Also, ja, das mache ich einfach an, weil es sind lauter Tabellen mit lauter Kram. Aber auch total Potions, ein Wizard Guide mit allen möglichen magischen Gegenständen. Eine Seite hier mit typischen Burgtürmen, wie teuer der ist. Eingänge, Stone Buildings. Was haben wir hier? Irgendwas mit einer. Eine Spielwiese für den Sink or Swim. Also wirklich Tabellen und teilweise so extrem eng gedruckt. Ich bin total begeistert davon. Sharks and Sea Monsters. Mhm. Dragon Turtle, Killer Whale, Kraken. Yippie! Ja, also das ist nicht nur historisch interessant, aber sowas finde ich dann wirklich toll und das ist sind auch ganz viele tolle Ideen drin. Die muss man sich natürlich erstmal da rausarbeiten, weil das wirklich knapp 60, 64 Seiten vermutlich sind, voller Tabellen. Ja. Dann noch ein Buch, nämlich Der Hexenmeister vom Flammenden Berg von Steve Jackson und Ian Livingston. Ja. Ein Solo-Abenteuer. Für viele das erste Solo-Abenteuer. Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Ich bin nämlich damals mit Einsamer Wolf groß geworden. Ja, und das hier irgendwie, da habe ich nie Berührung zu gehabt. Deswegen dachte ich, ja, das könnte ich doch jetzt mal in den Sommerferien nachholen. Oh, ja, in der Tat. Das sollte sich gut spielen lassen. Ein Klassiker. Dann von DSA. Auch ein Klassiker. Das T4 Abenteuer. Goldene Stadt, genau. DSA hat ja so eine Reihe von Abenteuern zur Promotion. Und ja, ich habe davon auch diverse, aber das hier habe ich halt noch nicht. Deswegen, da gucke ich gleich mal rein. Da sind vorne Echsen drauf abgebildet. Vielleicht ist ja die Goldene Stadt eine Echsenstadt. Vielleicht taugt es ja sowas. Dass ich unsere meine DSA-Runde aufgelöst habe, dass ich keinen Bock mehr auf DSA habe, habe ich ja schon erwähnt. Ne? Das darfst du noch erwähnen, durch was es ersetzt wurde? Ja, durch Pathfinder. Aber ich habe gehört, die Spielart hat sich im Großen und Ganzen nicht nur unwesentlich geändert. Ja, wobei die erste Spielsitzung, die wir jetzt hatten, das muss ich ganz kurz erwähnen. Ja, also es hat sich vom Spielstil her nicht verändert, weil dafür haben die wahrscheinlich einfach zu lange schon DSA gespielt. Aber es war halt ganz, ganz witzig, weil wir mussten uns als Spielgruppe in einem bei Gauklern einschleichen. Und also bei so einer besonderen, nicht bei Gauklern, aber bei so einer fahrenden Truppe halt. Ne? Und dann haben wir, ich habe natürlich wieder einen Baden gespielt, wie ich das immer ja gern mache. Neulings, ja. Neulings. Und wir hatten dann, also quasi, wir sind dann in so eine Stadt gefahren und hatten da einen Auftritt. Unter anderem, der eine musste, also der Hexenmeister da, der musste dann irgendwie da mit also Feuerbälle und so musste der dann halt das machen. Und ich hatte dann natürlich die glorreiche Aufgabe mit einem anderen zusammen, eine kleine schauspielerische Darbietung auf die Beine zu stellen, die ich komplett verkackt hatte, weil ich gepatzt hatte beim Würfeln. Und das musste mir halt spielerisch, oder ich habe mich dann entschlossen, komm, das handelt sich jetzt nicht nur auf dem Papier ab, sondern das steht jetzt spielerisch da. Das war total lustig. Leider war an dem Abend nichts anderes außer das. Also viel zum Thema dann beim DSA. Also ihr habt jetzt den einen Patzer an einem Abend abgehandelt. Ja, quasi. Okay, das macht mir doch schon wieder Angst. Weil es war halt sehr lustig, das hat wirklich Spaß gemacht. Aber durchgucken, nicht, dass das Schule macht und weiterhin so bleibt. Ja, dann seid ihr ungefähr 2017. Seid ihr denn in der Schauspieltruppe? Zur Ehrenrettung muss man sagen, die Charaktere kannten sie schon. Ja, ich habe gehört, da soll es schon mal Probleme mitgegeben haben. Nur am Rande. Nur die ersten drei Spielabende. So, ja. Pathfinder-Handbuch, die Elfen Golarions. Ja, auf Deutsch, kann man immer gebrauchen. Das war ein etwas anderes Layout, ja? Das war das erste. Ich habe sogar ich lektoriert, glaube ich. Da habe ich, glaube ich, schon mal drüber berichtet. Es hat mir nämlich Tränen in die Augen getrieben. Muss ich nochmal gucken, war das wirklich das? Ja, genau, das war extrem anstrengend. Das war der Übersetzer, der es gemacht hat, hat auch nur eine einzige Übersetzung gemacht, nämlich diese hier. Zu der Zeitpunkt hat nämlich Ulysses noch ungetestet Übersetzer auf Pathfinder losgelassen. Oh. Es hat wohl A, extrem lange gedauert und ich musste zwei Sachen gleichzeitig lektorieren. Ein 32-Werk und ein 64-Seiten-Werk. Den Almanach des Finstermondtals. Elfen Golarion sollte ich aber unbedingt zuerst abgeben. Und das hat aber ungefähr doppelt so lange gedauert wie dieses 64-Seiten-Werk, weil das war, naja, also im Prinzip habe ich da doch relativ viele Sachen auch neu machen müssen. Das war wirklich sehr anstrengend mal. Ja, insofern, schlechte Erinnerung, verbinde mich mit den Elfen Golarions, aber naja. Also kannst du es immer als Mahnmal jetzt hier behalten. Richtig. Denn, da weiß ich noch nicht ganz genau, muss ich mal nachgucken, ob ich das nicht schon habe, aber ich glaube, ich habe es noch nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Brennpunkt Matrix für Shadowrun. Für Shadowrun 3. Ja. Das ist ja nochmal, Shadowrun habe ich eh viel da. Ja. Das ist eigentlich Shadowrun 4. Shadowrun 3 habe ich noch bei mir, bei meinen Eltern stehen. Ja. Ein 2.01. Muss ich mal gucken, ob es zur Sammlung passt. Oder ob ich es halt schon habe, aber ich meine noch nicht. Und für, wahrscheinlich will es eh keinen anderen haben außer mir, Dungeons and Dragons 4. King of the Trollhound Warrens. Ein Abenteuer für Stufen 11 bis 13. Oh ja, D&D 4 macht mich nicht so an, aber was mich anmacht, ist ja, dass hier immer neben dem eigentlichen Abenteuer liegt auch noch bei eine Battlemare-App. Das ist schon mal mehr als viele andere Sachen. Die werde ich mal angucken. Außerdem, ja, mal gucken, die Illustrationen versprechen auch einiges. Vielleicht ist ja ganz nett. Und, das weiß ich auch noch nicht, das muss ich nochmal nachgucken, nämlich Nipajin Shots Volume 1. Die habe ich schon einmal vom Gratis-Rollenspieltag. Aber ich meine, das hier ist tatsächlich eine, die etwas hochwertigere Version. Bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich halt noch prüfen. Also hochwertiger insofern, dass das Cover hier wirklich hart, also nicht hart, aber stärkere, verstärkte Pappe ist, so genau. Ich glaube, die Gratis-Version war etwas günstiger in Aufmachung, aber vielleicht irre ich mich auch. Ich habe das mit dem letztjährigen Ding. Aber, ne, jedenfalls sind hier, ich meine, 6 One-Shots drin und die kurzen Nipajin-Regeln. Also wir haben hier nasse Zwerge als Szenario, Gib Gummi, nasse Auto. Nasse Zwerge, ja, kann Glorian leiten. Mit Nipajin allein daheim. Das Ganze mal so auf 2 Seiten. Ne, da muss ich auch nochmal gucken, ob ich damit glücklich werde. Aber gut. Also das 111 Jahre finde ich immer noch großartig. Ja. Gut, das sind so die Sachen, die mich da interessiert haben. Ja, schon ganz ordentlich. Jo. Gut, dann würde ich sagen, sind wir schon durch? Sind wir schon durch. Ach. Haben alle wichtigen Punkte abhaken können. Das heißt, eine Sache haben wir noch, nämlich dass es wird auf Deutsch ein Deadlands Reloaded geben, hat Prometheus noch angekündigt. Und darauf bin ich auch sehr gespannt. Weil das schien ja lange Zeit nicht möglich. Das haben sie erst als April-Scherz gemacht, so mit schon einigen angedeuteten Übersetzungen, die total schräg klangen. Und dann gab es schon einige, die sich darüber aufgeregt haben, dass es ja überhaupt nicht lustig ist, weil eigentlich würde man es ja gerne auf Deutsch haben. Das hat sich dann aber halt nur als halber April-Scherz rausgestellt, insofern, dass sie es tatsächlich übersetzen. Bloß halt die Übersetzung, die sie, also die einzelnen Regelbegriffe, die sie da schon angeteasert hatten, die natürlich eine April-Scherz waren. Ah, ja. Ganz klug gemacht eigentlich. Ja, eigentlich nicht schlecht. Ja, also da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Das leider ist ja das Hell on Earth nicht so eingeschlagen. Also jo, das verkauft sich auch weiterhin gut, aber ist halt kein Konkurrent, sag ich mal, für andere Systeme. Ein nettes Ding, aber Ja, bin ich mal gespannt. Also der Deadlands Reloaded, der Unterschied ist halt, dass es auf Savage Worlds basiert. Ja. Ja, da darf man dann wirklich interessant sein, gespannt drauf sein, weil das finde ich dann auch nochmal eine deutliche Steigerung, auch für mich vom Interesse her. Nicht, dass ich Deadlands schlecht finde vom System, aber es ist halt doch deutlich langwieriger als das Savage Worlds System. Gut, das ist ja aus Deadlands hervorgegangen, um genau zu sein, aus einem Deadlands-Brettspiel. Ja, gibt es auch eine schöne Hintergrundgeschichte zu, wie sie das denn designt haben, aber ja, das klänge dann auch nochmal interessant. Mhm. Ja. Gut. Ja. Das wär's dann aber erstmal und dann sehen wir uns wieder zur 50 und wir werden selber überrascht sein, was wir da tun. Das, ja, ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Wir spielen, wir machen einen Mitschnitt mitsamt einer DSA-Gruppe. Oh, ja. Das, aber dann müsste es ja ein 6-Stunden-Podcast und das ist nichts passiert in der Zeit. Ja. Alles klar. Dann bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.